Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Wie Sie alle wissen, geht es heute um das plötzliche Verschwinden von Herrn Mangar. Er wurde seit 5 Wochen nicht mehr gesehen. Dabei steht Herr Filler unter dringendem Tatverdacht, Mangar gefangen genommen zu haben. Bitte nehmen Sie zu dieser Aussage doch Stellung. In der Tat habe auch ich Herrn Mangar schon seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Wenn ich mich recht erinnere, das letzte Mal vor 9 Wochen. Dennoch habe ich mit dieser Sache nichts zu tun, da ich in den Wochen seiner Abwesenheit kaum mein Haus betreten habe. Seit kurzem betreibe ich einen Schrebergarten auf einem Dach und gehe darüber hinaus gerne in die Geisterbahn, wo mir die Zombies nur so entgegenspringen. Ich spiele Tennis in Nordkaruizawa und kommuniziere zudem öfters mit dem Jenseits. Mit dem Jenseits? Da habe ich doch neulich erst etwas im Fernsehen zugesehen. Nun gut, mir ist zu Ohren gekommen, dass es in Ihrem Haus 2 verschlossene Zimmer geben soll. Was hat es damit auf sich? Diese Zimmer gibt es in der Tat. In ihnen halte ich mich auf, wenn ich mir neue Hobbys suche. Diese müssen schließlich gut überlegt sein. Immerhin gehe ich nicht solchen komischen Aktivitäten wie Herrn Mangar nach. Heiße Quellen, Kapazjagen, das ist doch langweilig. Im Gegensatz zu Ihnen pflegte der gute Herr Mangar jedoch, immer die neueste Ausgabe des Conancast zu hören. Nach diesem Intro-Gag heiße ich euch jetzt auch herzlich willkommen zu diesem Conancast. Es ist der 32. mit dem Thema die Gerichtsfiller im Überblick. Und wir schauen uns heute mal die Fälle 1, 2 und 3 an, da ja derzeit der 4. im japanischen Fernsehen anläuft. Und ja, mit mir dabei ist heute auch Manuel. Hi. Und Marcel. Hallihallo. Ja, und dann würde ich auch sagen, fangen wir gleich mal mit dem Thema an. Da gebe ich euch erstmal wieder ein paar allgemeine Informationen. Und zwar lief der erste Gerichtsfall am 14. und 21. Januar 2001 im japanischen Fernsehen. Er trägt den Titel Hote no Taiketsu Kisaki vs. Kogoro und ja, trägt die Episodennummern 264 und 265. Ja, er erreichte in Japan eigentlich ziemlich gute Einschaltquoten für die damalige Zeit. Das waren 17,8% und 21,3%, wen es interessiert. Der Fall wurde dann auch auf Deutsch umgesetzt mit den Episoden, also sind die andere Episodennummern 286 und 287 und trägt hier in Deutschland den Titel Kampf im Gericht. Und diese wurden dann erstmalig am 21. und 24. April 2006 hier auf RTL 2 ausgestrahlt. Ja, der erste Fall beginnt im Landgericht Tokio und da trifft Eri Kisaki auf ihre Rivalin, das ist Reiko Kujo. Die wird auch in allen weiteren Gerichtskonfrontationen noch auftreten und ist eben die Gegenspielerin von Eri. Eri soll Shinji Usami verteidigen, der angeblich ein Mörder war, wobei Kogoro jedoch Zeuge war. Und zwar saß er in einer Bar, als dann Shinji Usami diese betrat. Und deswegen verschafft Kogoro ihm zur Tatzeit, als der Mord dann stattfand, ein Alibi. Ja, Frau Kujo weiß dann aber auch, dass Kogoro der Zeuge war und trifft sich dann mit ihm. Ja, da Kogoro eigentlich für Eri aussagen soll, ist das natürlich ein bedeutender Sinneswandel. Und dass er dann im Gericht auch für Frau Kujo aussagt, ist dann doch schon ein wenig überraschend. Und erzählt dann auch alles, wie das war, und so schafft es dann halt Reiko Kujo auch Eri Kisaki an die Wand zu drängen und die sieht dann keinen weiteren Ausweg mehr und will dann außergerichtlich ihr Mandat niederlegen, als dann auch Usami die Tat vor Eri Kisaki gesteht. Ja, und dann begeben sich Konnen und Kogoro eben nochmal in die Wohnung von Usami und finden dort Streichhölzer. Und damit ist dann eben auch für Konnen klar, dass der Fall doch eine ganz andere Wendung hat als bisher angenommen. Ja, wie der Fall ausgeht, werde ich jetzt hier nicht verraten. Wenn ihr das Ende wissen wollt, dann könnt ihr euch die beiden Episoden nochmal angucken. Sind wie gesagt auf Deutsch auch erhältlich als Episode 286 und 287, beziehungsweise japanisch 264 und 265. Also ich fand den ersten Fall eigentlich einen ziemlich ordentlichen, ziemlich gelungen. Und der spiegelt halt auch mal was anderes wieder und nicht immer nur die ganzen Standard-Filler-Fälle, die es da so bisher gab, sondern setzt es auch mal den Anfang einer sehr erfolgreichen Serie, die ich eigentlich auch ziemlich gut finde. Dass dann halt der zweite Fall gleich danach kommt, finde ich, naja, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen können, wie man es dann ja auch später getan hat, als es dann ja erst gegen Episode 500 weiterging. Aber ja, ich finde den Fall eigentlich ziemlich ordentlich und auch überraschend mit den ganzen Wendungen, muss ich ehrlich sagen. Der Fall hat auf jeden Fall meine Empfehlung, wer das noch nicht gesehen hat, der sollte sich auf jeden Fall diese und auch natürlich alle weiteren Gerichtsfälle nochmal ansehen. Ich finde den auch ziemlich interessant. Ich finde auch, dass es das mit den Gerichtsfällen allgemein ist eine ziemlich tolle Idee. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, ich fand den Fall auch sehr gelungen und finde auch die Idee sehr gut, dass man sich entschieden hat, Frau Cujo einzuführen, sozusagen als Eris Gegenspielerin, wie du schon gesagt hast. Ja, ansonsten würde ich nur noch hinzufügen, dass ich lustig fand, wie Kogoro so ein paar peinliche Momente hat, wo er sich wieder blamiert hat. Und ja, also ich finde den Fall sehr gut. Ja, das mit den peinlichen Momenten, das war ja eigentlich in allen Gerichtsfällen so. Also als ich mir die ganzen Episoden angeguckt habe, da konnte ich auch mal richtig lachen, weil Conan halt auch Kokoro so ein bisschen blöd dastehen lässt, indem er ihn erstmal im Gericht alleine lässt und dann erst später den Fall aufklärt. Also ziemlich gelungen. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem zweiten Fall und da hat sich Marcel ein bisschen genauer mit auseinandergesetzt. Ja, der zweite Fall, also es sind die Episoden 319, 320 nach deutscher Erzählung und die heißt Showdown im Gericht. Im Original heißt die Konfrontation im Gericht 2, Eri gegen Cujo. Also Cujo ist ja diese Madonna, diese Staatsanwältin. Und in diesem Fall übernimmt Eri wieder die Verteidigung eines Angeklagten und dieser gibt zu, dass er in das Büro eines Geschäftsführers eingebrochen ist, um dort etwas zu stehlen aus dessen Safe. Er meinte allerdings, es wäre niemand da gewesen. Dann tauchte allerdings der Geschäftsführer auf, sodass er überrascht wurde und ihn niedergeschlagen hat. Allerdings meinte er, dass er nicht genau wisse, wie oft er darauf eingeschlagen hat auf den Mann und deswegen, also er ist danach gestorben, der Geschäftsführer, und deswegen wird er jetzt wegen Raubmordes angeklagt. Also dann übernimmt eben Eri seine Verteidigung und Riko Kujo ist natürlich wieder die Staatsanwältin in der Gerichtsverhandlung. Ja, also der Angeklagte will das Geld aus dem Safe zumindest nicht gestohlen haben, wie er dann meinte, sondern soll panisch geflohen sein, seiner Aussage nach. Und er hatte auf jeden Fall nicht die Absicht, den Geschäftsführer zu töten. Dadurch besteht dann Eri darauf, ihn auf fahrlässige Tötung statt auf Raubmord anzuklagen. Also es wird ganz interessant später noch, weil es ein paar nette Tricks gibt dann, wie der wahre Täter, also er ist natürlich nicht der wahre Täter, dann versucht hat, ihn zum wahren Täter zu machen in dem Fall. Ja, da gibt's ein nettes Spiel mit Schattenspielen, mehr will ich aber noch nicht verraten. Und den Fall fand ich sehr gut, auf jeden Fall. Es war wieder ein Zweiteiler. Nur an einer Stelle hat mich die Musik im Restaurant ein bisschen abgelenkt, die fand ich da ein bisschen deplatziert. Auf jeden Fall würde ich dem Fall die volle Punktzahl geben. Also den fand ich wirklich sehr gelungen. Kogoro hatte wieder ein paar lustige Momente, wie bei den anderen Fällen auch. Ja, ich finde auch, dass dieser Fall die ganze Serie eigentlich ziemlich gut fortsetzt. Zwar ein bisschen nah an der ersten Folge, wie ich ja schon bereits sagte, aber egal. Also ich fand den Trick, den der Täter angewandt hat, eigentlich ein wenig offensichtlich. Und wenn man sich das auch mal anschaut und jetzt schon den Hinweis bekommt mit Schattenspielen und so, also ja, der ist zwar ziemlich gut, aber auch ein bisschen offensichtlich, muss ich sagen. Also ich bin da, wenn man sich den ein zweites Mal anguckt, den Fall, also ich habe es beim ersten Mal nicht lösen können, aber beim zweiten Mal, da denkt man sich, wie dumm man denn war und Ja, stimmt schon. Der Täter fand ich auch, war irgendwie offensichtlich dann. Aber es war trotzdem auf jeden Fall unterhaltsam. ja, da bleibt mir wohl nicht mehr viel zu sagen, außer meiner Zustimmung. Ja, auch die Szenen mit Kogoro waren ja wieder sehr amüsant. Also, wie der sich da schon wieder zum Affen hat machen lassen, das ist ja eigentlich Ja, so an ein. einer Stelle, glaube ich, hat er auch irgendwie Eri ins Gesicht gerülpst, oder? Das war doch in der Episode. Also, das fand ich schon Ach ja, lustig. stimmt. Sowas passiert ja eigentlich auch nur in irgendwelchen Filler-Episoden. Ich meine mal, so Kogoro wird ja im eigentlichen Manga gar nicht so wirklich so schlecht dargestellt, aber in Filler-Episoden, da kommt das doch teils schon ein bisschen heftig rüber, muss ich mal sagen. Ja, die Charaktere werden da immer etwas sehr übertrieben dargestellt manchmal. Mir kam auch zum Beispiel Yamamura jetzt im letzten Anime-Original ein bisschen übertrieben dämlich vor. Aber das jetzt nur nebenbei. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit der dritten Gerichtskonfrontation. Die ist ja in Episode 489 gewesen und da wird uns jetzt Manuel ein bisschen genauer drüber informieren. Ja, also in dieser Folge, das ist ein Special, das dauert ungefähr eine Stunde. Und es geht darum, dass ein gewisser Herr Takeuchi angeklagt, jemanden be betrunken aus Versehen angefahren zu haben und dann Fahrerflucht begangen zu haben. Und dann sitzt er im Gefängnis und die Erikisaki übernimmt seine Verteidigung und Reiko Kujo ist natürlich wieder einmal Staatsanwältin. Ja, und dann geht es eben darum, dass dieser Fall eben geklärt werden soll, weil es da einige Ungereimtheiten gibt. Zum Beispiel war er an dem Tag eben in einer Bar, wodurch er dann betrunken war. Und zwischen dem Unfall und dem Verlassen der Bar verging einiges an Zeit. Und der Sitz seines Autos war nach der Tatzeit auch anders, auch viel zu klein für den Mann eingestellt. Und daher fällt dann der Verdacht auf seine Frau. Ja, und dann kurz nachdem er dann auf Bewährung freigelassen wurde, dann wird er angeblich, also er springt angeblich vom aus seiner Wohnung, und dann wird eben immer weiter aufgerollt und es wird vermutet, dass seine Frau die komplette Täterin ist. Ja, und das ist eigentlich auch schon so der Kern des ganzen Falls. Mehr will ich eigentlich gar nicht verraten. Also ich finde den Fall ziemlich spannend. Ich finde es auch toll, dass die aus so einem Gerichtsfall auch so ein Special gemacht haben. Der Fall ist insgesamt ziemlich spannend, nimmt zwischendrin auch eine tolle Wendung und ja, ist sehr, sehr gut gemacht, finde ich, für einen Filler. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Qualitativ. Also mit vielen Fillern kaum mehr vergleichbar. Ja, ich finde den Filler auch auf jeden Fall für einen Filler überdurchschnittlich. Aber von den drei Gerichtsfällen, die wir hatten, würde ich auf jeden Fall sagen, dass es der eher schwächste von den dreien ist. Ich fand ihn auch teilweise ein bisschen, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber nicht allzu spannend. Ja, ich finde auch, dass dieser Trick dann, der letzten Endes angewendet wurde, etwas unglaubwürdig war. Ja, ich fand auch, dass es eigentlich wieder ein ziemlich ordentlicher Fall war. Dass es als Special gesendet wurde, fand ich auch ziemlich gut. Zumal es dann ja auch gleich direkt danach praktisch mit dem Treffen zwischen Organisation und Conan und FBI weiterging. Für mich ist das so ein typischer Fall für die Ära zwischen 400 und 500. Ich weiß nicht, die ganzen Episoden haben da für mich irgendwie so einen typischen Zeichenstil und wirken irgendwie so, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber die haben irgendwie so einen bestimmten Touch und den sehe ich in dieser Episode irgendwie auch wieder da. Ja, ist natürlich eine ziemlich hin und her springende Story, deswegen ist es auch nicht sonderlich spannend, muss ich sagen. Ist aber ein ziemlich komplexer Fall, also wenn man da einmal nicht aufgepasst hat, dann ist man sofort raus. Also bei mir war es auf jeden Fall so, da habe ich einmal kurz irgendwie 2 Minuten nicht aufgepasst und dann musste ich irgendwie erstmal wieder 10 Minuten zurückspringen, damit ich da wieder reinkam. Eine lustige Szene gab es da für mich noch direkt am Anfang, als nämlich dieser Unfall da geschah, als das in der Vergangenheit gezeigt wurde, da wo das Auto gegen das Fahrrad gefahren ist und das Fahrrad da erstmal gefühlte 10 Meter hoch fliegt, was natürlich irgendwie ein bisschen übertrieben ist, aber ja. Ja, ich muss auch mal anmerken, dass ich es ziemlich gut finde, dass Frau Cujo auch nochmal wieder dabei ist. Nachdem sie ja bei den 2 früheren Fällen, also ganz früher dabei war, dachte ich eigentlich nicht, dass sie nochmal wieder auftaucht. Aber das ist dann doch ziemlich gut gemacht und sie wirkt irgendwie auch ein bisschen moderner und hat auch irgendwie eine andere Frisur und eine passendere Kleidung und ja, ist halt an die heutigere Zeit angepasst, an die ja damalige Zeit, muss man ja schon fast sagen, ist ja schon einige Jahre her, dass die Episode lief. Ja, der Fall lief ja am 26. November 2007 in Japan, also ja, rund 5 Jahre nach dem letzten Fall, nachdem ja der andere ungefähr 1,5 Jahre später gesendet wurde und hatte auch eine, wer es wissen will, wieder eine Einschaltquote von 10,1%, also die sind ja auch wieder gesunken, wie es ja bei Detective Conan auch praktisch so typisch ist. Ja, zweistellig ist inzwischen wirklich selten. Ja, und ich fand es auch noch interessant bei dem Fall, dass da Eri und Frau Cujo das erstmalig auch zusammengearbeitet haben und sich da auch ein bisschen näher gekommen sind und nicht immer so auf diese Feindschaft in die Gerichtsfälle eingezogen sind, sondern diesmal auch wirklich zusammen da rangegangen sind und dann auch Kogoro wieder eine entscheidende Rolle spielte, wie er auch schon in den beiden vorangegangenen Fällen. Das fand ich eigentlich wieder ziemlich gut und ja, das macht dieses dritte Treffen auch wieder zu was Besonderem. Ja, nicht nur wegen diesem 1-Stunden-Special, sondern auch wegen des Inhalts, der zwar ein bisschen, wie ich schon sagte, hin und her springt, aber ja, es ist ein komplexer Fall, wenn man sich darauf einlässt, dann muss man wissen, dass man sich jetzt 50 Minuten wirklich hinsetzt und dann auch nur aufpasst und alles genau verfolgt, weil sonst ist man wirklich raus, wie ich es war, und dann kann man sich die Episode praktisch noch ein zweites Mal angucken. Ja, soweit dann zu den ersten 3 Treffen, die wir hier auch abhandeln wollten. Dann wollte ich nochmal kurz anmerken, dass es ja bereits ein 4. Teil anläuft, wieder mit dem Konfrontation im Gericht. In Japan ist das Episode 606 und 607, eine deutsche Nummerierung gibt's dafür ja noch nicht. Kommt vielleicht irgendwann noch, mal schauen. Und das trägt dann halt auch den Titel Saiban Nin Kobayashi Sumiko, also nicht auf meine Japanisch-Künste jetzt hier achten. Und das heißt übersetzt Sumiko Kobayashi als Jurorin. Und das lief am 19. und 26. Februar 2011 in Japan. Ja, soweit dann zu den ersten 3 bis 4 Gerichtskonfrontationen. Da würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal zu einem abschließenden Fazit, ob man sich, wenn man die Episode noch nicht kennen sollte, die auf jeden Fall ansehen sollte oder nicht. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, die sind immer sehenswert. Das ist mal eine nette Abwechslung zu den normalen Mordfällen, wo man immer nur am Tatort meistens ist. Und auch mit Frau Kujo hat man auf jeden Fall einen sehr interessanten Charakter, der Erikisaki auch mal die Stirn bieten kann. Ja, meistens sind ja die Polizisten in Detektiv Conan, ja, ermitteln ja nicht gerade viele Hinweise, sondern werden immer durch Conan oder so, verlieren die immer so ein bisschen an Glanz. Ja, und ich war auch ziemlich überrascht, dass jetzt wieder ein Gerichtsfall kommt und freue mich auf jeden Fall, wenn ich den anschaue. Ja, bin eigentlich vollkommen derselben Meinung. Die sind sehr empfehlenswert. Es ist wirklich mal eine nette Abwechslung zu normalen Fällen, sag ich jetzt mal, da die meisten Fälle ja immer nur nach dem Prinzip verlaufen. Ein Mord, drei Verdächtige, wer war's? Und das mal wirklich was Tolles, mal wirklich mal qualitative Fälle, die nicht nur immer aus einem und demselben Handlungsstrang bestehen. Ja, ich finde es auch gut und kann das nur empfehlen, jedem, der die Fälle noch nicht gesehen haben sollte, auch wenn ich mich vorher ein bisschen ja, überwinden musste, um die ganzen Episoden anzuschauen, bin ich doch jetzt sehr froh, dass ich das getan habe. Ja, man erhält ja auch mal einen guten Einblick, wie das denn so im Gericht abgeht oder abgehen könnte. Ich weiß nicht, ich war noch persönlich noch nie im Gericht und finde es auch mal toll, jetzt da so einen Einblick zu haben, wie das dann auch ja, sein könnte. Und auch, dass man Erikisaki mal ein bisschen mehr verfolgt und näher kennenlernt. Ja, wie Marcel bereits sagte, dass sie jetzt auch eine Konkurrentin bekommen hat in Reiko Kujo, ist auch ziemlich interessant und das sollte man auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Ich würde mich da auch freuen, wenn es vielleicht noch einen fünften Teil geben würde, so gegen Episode 700 oder so vielleicht. Da könnte man vielleicht noch was einrichten und ja, also ich kann die ganzen Fälle auf jeden Fall nur empfehlen und finde die sehr amüsant und auch spannend und gut inszeniert. Also da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Auf keinen Fall verpassen, wenn die mal wieder im japanischen Fernsehen laufen. Da sollte man dranbleiben. Okay, mit meinem Fazit kommen wir dann auch zum Ende des heutigen Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Anregungen, Kritik und Bemerkungen könnt ihr wie immer in die Kommentare hier schreiben oder halt auch per E-Mail an uns an ps@detektivconan-wiki.com. Es wäre toll, wenn ihr uns auch auf iTunes abonniert und bewertet und dort auch Kommentare schreibt, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt und iTunes besitzt. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Tschüss.